Drittens, die sogenannten christlichen altpreußischen Großlogen. Die altpreußischen Großlogen, alle drei in Berlin, sind große Loge von Preußen genannt zur Freundschaft, abgekürzt GL zur Freundschaft. Große Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln, abgekürzt GNML, zum Beispiel drei Weltkugeln. Große Landesloge der Freimaurerei von Deutschland, abgekürzt GLL. Sie sind seit langem im altpreußischen Großmeisterverein zusammengeschlossen. Dem Deutschen Großlogenbund hatten sie seit seiner Gründung 1872 bis zum 22. Mai 1922 angehört. Sie sind berufen, deutsche Männer aus anerkannten nationalen Kreisen, die sonst den Juden ablehnen, für Menschheitsziele einzufangen und Juden hörig zu machen. Sie haben deshalb nationalen Schein zu wahren, und je mehr unser Kampf wirkt, umso mehr. So schreibt zum Beispiel die GNML zu den drei Weltkugeln in dem Vorwort zu dem Bundesgesetz 1928, Zitat: Den Forderungen der neuen Zeit ist Rechnung getragen unter Festhalten am bewährten Alten. Zitat Ende. Dann heißt es unter Voraussetzungen, Zitat: So muss jedes Mitglied unseres Bundes Liebe zum deutschen Vaterland im Herzen tragen. Zitat Ende. Mit diesen Worten ist den Forderungen der neuen Zeit Rechnung getragen, im Übrigen ist am bewährten Alten festgehalten. Durch solche und ähnliche Machenschaften täuschen auch die altpreußischen Großlogen keinen Profanen mehr über ihr Wesen. Sie wirken nur noch besonders abschreckend. Der höchst leuchtende und 1913 regierende Landesgroßmeister der zuletzt genannten Großloge, Bruder Graf zu Dohna, nannte 1913 bei einem Besuche des Vertreters der englischen Großloge die humanitären Logen den linken Flügel der deutschen Freimaurerei. Ihnen nähere sich die GL zur Freundschaft, während die beiden anderen altpreußischen Großlogen den rechten Flügel der deutschen Logen bildeten. Die altpreußischen Großlogen stehen danach in ein und derselben freimaurerischen Front mit den humanitären Großlogen. Auch für sie gilt das Fernhalten aller religiös-kirchlichen, politischen und vaterländischen Angelegenheiten und die Schaffung des Menschheitsbundes unter jüdischer Führung. Wir werden darauf noch recht eingehend zu sprechen kommen. Die Charakteristik des höchst leuchtenden Grafen zu Dohna legt die Tatsache zugrunde, dass die GL zur Freundschaft Juden genauso wie die humanitären Logen als Mitglieder aufnahm, nur ungetaufte Juden nicht in ihrem inneren Orient, heute soll deren Aufnahme nicht mehr statthaft sein. Die beiden anderen Großlogen nehmen ungetaufte Juden nicht auf. Nun hat der Jude die Eigentümlichkeit, dass er sein Blut durch die Taufe nicht ändert, ebenso wenig wie ein Neger, also immer Jude bleibt. Es gehört schon die deutsche Ideologie dazu, in alledem einen Unterschied innerhalb der deutschen Großlogen oder der Großloge in Deutschland zu erblicken. Ein solcher besteht nur in der Zahl der in ihnen befindlichen Juden. Auch die Bezeichnung Orden, Bund oder Bruderschaft tut nicht wirklich zur Sache. Zum Überfluss sei noch ein Ausspruch Hiebers angeführt. Zitat: Endlich hat man uns den Vorwurf ins Gesicht geschleudert, dass wir Antisemiten seien und die Juden aus Rassenhass nicht aufnehmen. Das ist wohl die ärgste Schmach, die uns jemals angetan ist. Zitat Ende. Wir werden die Entrüstung Hiebers verstehen, wenn wir das Wesen der GLL von Deutschland kennen werden. Hieber fährt fort, Zitat: Wenn wir die Juden wie die Mitglieder anderer nichtchristlichen Religionsgesellschaften nicht in unsere engere Gemeinschaft treten lassen, so folgt daraus doch nicht, dass wir sie hassen. Mit demselben Rechte könnte man uns nachsagen, dass wir Frauen und Kinder sowie Leute geringerer Bildung hassen, weil wir sie nicht aufnehmen. Wenn aber ein jüdischer, das heißt ein ungetaufter Bruder zu unseren Arbeiten als Gast zugelassen zu werden wünscht, so lassen wir ihn gern bei uns, heißen ihn herzlich willkommen und freuen uns, dass er nicht im Vorurteil befangen ist, als bestände eine Scheidewand zwischen ihm und uns. Wir wissen, was wir ihm als Bruder schuldig sind und werden stets danach handeln. Zitat Ende. Der höchst leuchtende Graf zu Dohna sagt über die Aufnahme von Nichtchristen, Zitat, nicht Geringschätzung, sondern Achtung vor ihrer sittlichen Persönlichkeit hindert uns, sie aufzunehmen. Weit entfernt sind wir von jeder Unduldsamkeit, irgendeinem Bruder von einer anerkannten Loge den Charakter eines gerechten Freimaurers abzusprechen. Wir fragen den Betreffenden nicht nach seinem Religionsbekenntnis, und jeder kann brüderlichen, liebevollen Empfanges gewiss sein. Zitat Ende. Wie eng die am weitesten rechts stehende GLL von Deutschland mit Juden zusammenarbeitet, geht daraus hervor, dass in ihrem Kapitelgraden die kabbalistischen Rabbiner, Rebbe genannt, als sogenannte Mittelglieder Unterricht erteilen. In der Tat, auch sämtlichen altpreußischen Großlogen fehlt jeder Rassebegriff, und er muss fehlen, denn er widerspricht dem Wesen der Freimaurer. Der Jude ist tatsächlich als Mitglied in allen Graden zugelassen. Der künstliche Unterschied zwischen getauften und ungetauften Juden ist lächerlich. Jeder von einer Jüdin geborene ist Jude, sagt Rabbiner Unna. Einen Austritt aus dem Judentum gibt es eben nicht nach dem rabbinischen Geständnis. Demgegenüber kann der Profane nur die Dreistigkeit anstaunen, mit der altpreußische Großlogen immer wieder behaupten, unter ihren Mitgliedern befänden sich keine Juden. Selbst wenn dem so wäre, wie es aber nicht ist, wäre es bedeutungslos, weil die Freimaurerei als solche ihre Mitglieder in bewusste Abhängigkeit vom Judentum bringt und sie zu künstlichen Juden macht. Das werden wir noch sehen. Den Frauen gegenüber verhalten sich die altpreußischen Großlogen wie die humanitären Logen.